Sie werden sich bei euch entschuldigen, wenn ihr zu ihnen zurückkehrt. Sag, entschuldigt euch nicht. Wir werden euch doch nicht glauben. Allah hat uns ja von den Nachrichten über euch kundgetan. Allah wird euer Tun sehen und auch sein Gesandter. Hierauf werdet ihr zum Kenner des Verborgenen und des Offenbaren zurückgebracht werden, und dann wird er euch kundtun, was ihr zu tun pflegtet.